Kundgabe 593. Empfangen durch Bertha Dudde am 24.09.1938. Lichtwesen in Materie. Hilfe den Willensschwachen. Demut. Im Namen Jesu beginne, und es wird euch gewiesen werden der Weg, der zum Heil führt. Die Erde wird bergen unzählige Wesen, die herabsteigen zu den Menschen aus dem Reiche des Lichts. Und alle diese Wesen gehen in die Materie über, und sie suchen gleichfalls den Anschluss an die Menschheit. Ihr nützend, indem sie das Geistige aus sich stark wirken lassen, um überzuströmen in den mit dieser Materie in Verbindung tretenden Erdenmenschen. Und so ist ein neues Band geschaffen, vom Licht zur dunklen Nacht. Dieses Licht wird starke Helligkeit verbreiten und ein Wohlbehagen auslösen in seinem Träger. Und so wird wiederum der Gegenpol an Macht verlieren, denn auch das, was sein Aufenthaltsort ist, wird von gutem Geist ergriffen werden und das Böse abschwächen und also bald ins Gegenteil verkehren. Auf diese Weise sucht der Herr, Beistand zu gewähren denen, die wohl im Kampf mit der Finsternis liegen, jedoch nicht die nötige Willenskraft besitzen und die wohl das Gute wollen, aber nicht genügend kämpfen. Ihr Wille aber lässt Gott erbarmend eingreifen und die große Liebe dieser Lichtwesen führt willig diese Aufgabe aus, um Seelen zu retten für die Ewigkeit. Es ist ein solches Vorhaben keineswegs ungefährlich für diese sich in der Materie verkörpernden Lichtwesen, da es gleichfalls eine große Geisteskraft erfordert und voraussetzt. Doch die Lichtwesen helfen gegenseitig, dass keines der Macht des Bösen unterliegt. Und den Menschen ist dadurch eine Gnade geboten, die von menschlichem Verstand nicht zu ermessen ist. Wohl werden die Menschen trotzdem noch viel Leid tragen müssen. Doch wer in sich spüret, dass das Leben nicht nur irdische Pflichten ihm auferlegt, wer eine leise Betrachtung in sich darüber hält, ob und wie er den Willen Gottes erfüllt, der hat schon ein so bereitwilliges Entgegenkommen der geistigen Welt zu erwarten. Und was er dann berührt in seliger Ahnung der Hilfsbereitschaft unerforschlicher Kräfte, das wird auf ihn solche Kraft ausstrahlen. Und so lässt der Herr absonderlich die, deren Gemüt empfänglich ist für seine Liebesgaben, die göttliche Kraft verkosten. Und wenn sie dann aufmerken auf ihren freien Zustand, wenn sie sich ihrer Sehnsucht nach oben, nach dem Loslösen von dieser Erdenwelt, bewusst werden, dann wird ihnen auch das Wort Gottes zur rechten Zeit verkündet werden. Und mit hungernder Seele nehmen sie dieses willig an. Das Land, das ihnen verheißen ist, suchen sie nun nicht mehr auf Erden. Desgleichen ist auch der Bann gebrochen, den die Kräfte des Lichtes freiwillig auf sich nahmen, so ihnen das Erwecken einer Seele zu geistigem Morgen gelungen ist. Aller Lichtwesen einziges Ziel ist, das Göttliche zu sammeln und zurückzuleiten, auf dass es die ewige Gottheit erkenne und sich wieder auf ewig mit ihr verschmelze. Wo so große Hilfe euch geboten wird, durch die unendliche Liebe Gottes, bedarf es nur eures Willens zum Guten. Der Herr erkennt die Schwäche seiner Geschöpfe und will diese nicht Ursache sein lassen zum Untergang und stärkt euch deshalb dort, wo euch selbst die Kraft mangelt. In allem, was euch umgibt, wird euch diese Kraft zu Hilfe kommen, und ihr dürfet nur aufmerken, dass euer Geist rege wird und Aufklärung verlangt. Das seltsamste Erleben bereitet der Herr für euch vor und lässt einen jeden daran Anteil nehmen. Nur die Verhärteten und völlig Gottabgewandten werden dieses Erleben abtun wollen mit verächtlichem Gebaren. Doch ihr anderen, die ihr im Herzen spüret, dass der Vater euch rufet, achtet dieser Menschen nicht und lasset euch nicht beirren, sondern nehmt an, was euch die Stimme des Herzens sagt. Höret auf den Ruf des Vaters und gebt euch ihm mit eurem ganzen Willen, und ihr werdet seine Kraft und Liebe an euch erfahren. Ihr dürfet nicht wankend werden, so ihr einmal den Vorsatz gefasst habt, euch dem Herrn zu empfehlen. Nur eure völlige Hingabe macht euch überstark, doch die sich wehren, werden schwach werden. Denn ihre Stärke ist nicht von Gott. Sie ist ein Blendwerk des Bösen, der sie aufreizt zum Widerstand, um sie in den Abgrund zu stürzen, auf ewig. So ist der Erde eine Gnadenzeit gewährt, die inmitten von Leid und Elend sich überaus wohltuend bemerkbar machen wird. Denn die im Elend sind, werden Hilfe suchen und finden. Und das oft in wunderbarer Weise. Achtet nur der Zeichen, denn der Herr wird sich bemerkbar machen, aller Orten. Jesus Christus ist euch nahe, um wiederum zu erlösen aus den Banden der Finsternis alle, die guten Willens sind. Und er wird kommen, wie er es verheißen hat. Er wird die Seinen um sich versammeln und mitten unter ihnen sein, und nahe ist er einem jeden, der ihm sein Herz willig öffnet. Wer ihm die Wohnung bereitet im Herzen, wird seine Gnade und Liebe zu gewärtigen haben und für die Zeit auf Erden stets die sorgende Vaterhand spüren. Lasset die Kindlein zu mir kommen, so wird sein Ruf allen tönen, die ihn als Vater erkennen wollen. Denn ihrer ist das Himmelreich. Amen.